Deutschland Radio Kultur, die Mittagsausgabe der Ortszeit. 6 Jahre nach dem Einmarsch der Koalition der Willigen im Irak lässt die britische Regierung jetzt das eigene Verhalten untersuchen. Großbritannien stand eng an der Seite der USA. Nun soll eine parteiunabhängige Kommission prüfen, wie es damals war und ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir schauen heute in die britische Presse mit Michael Binion von der Times. Guten Tag, Herr Binion. Guten Tag. Wie schreiben denn die Zeitungen über diese Untersuchungskommission? Man schreibt, dass diese Untersuchungskommission stattfinden wird, aber man hat viel Kritik von fast jeder Seite an Gordon Brown. Die Konservativen gar nicht zufrieden sind, dass diese Kommission in privat, es wird keine offene Untersuchung sein. Und die Labour-Partei sehr böse ist, dass alles wird ohne irgendeinen Versuch zu sagen, wer dafür schuldig ist. Die linkischen Mitglieder der Partei wollen natürlich Tony Blair selbst nennen, dass er hat diesen Krieg verursacht und er ist dafür schuldig. Und es wird unabhängig sein und niemand ist zufrieden. Am Ende soll die Kommission, die im Geheimen tagt, einen Bericht vorlegen, in dem alle Informationen veröffentlicht werden, nur nicht die, die die nationale Sicherheit gefährden. Ich vermute mal, das sind die, die eigentlich interessieren. Wie wird denn das diskutiert? Ja, das ist so. Das alles wird diskutiert, auch die Sicherheitsdetaile, aber nicht veröffentlicht. Nur die am Ende der Kommission, fast nach einem Jahr, wird man veröffentlicht, was diese Kommission gefunden hat. Die Details, besonders über die Nachricht, die falschen Nachrichten, dass die Briten bekommen haben, man wird Zeugen hören, aber alles wird im Privat. Man hat vermutlich die Chance, alles zu hören ohne Anwälte, ohne Juristen, damit es ein bisschen schneller gehen kann. Springen wir in die Gegenwart und zum Nachbarn des Irak, in den Iran. Die umstrittenen Präsidentschaftswahlen, die Demonstrationen, jetzt auch die Toten. In Deutschland ist das Thema Nummer 1. Wie berichten die britischen Medien? Ja, natürlich die Schlagtitel, alles über Iran. Also die heftige Unruhe, die Schüsse, die Demonstranten, die hunderttausende Leute in Straßen von Teheran und so weiter. Wir hatten unsere Korrespondenten in Iran, jetzt ist er weg, er musste schon weg gestern, wie fast alle ausländische Korrespondenten. Die konnten nur so 10 Tage da bleiben, aber jetzt sehen wir die Resultate des massiven Betrugs. Und natürlich ist der Ton der Leitartikel in der britischen Presse sehr, sehr kritisch. Man sagt, es ist vielleicht das Ende der Regime. Aber sehen wir, das hängt ab, ob die iranische, die Regierung massive, viele Truppen auf die Straßen senden werden oder ob wirklich von innen wird ein Zusammenbruch des Regimes. Ich glaube, dass nicht geschehen wird. Aber man kann nicht sagen, es ist vielleicht der Hochpunkt der Kritik seit 30 Jahren, seit der Revolution. Herr Binion, eine Frage, die in Großbritannien jeden Tag beim Mittagessen gestellt werden kann. Wie lange bleibt Gordon Brown noch im Amt? Wie schreiben die Zeitungen denn heute? Eine sehr gute Frage. Fast jeden Tag sieht man heftige Kritik an ihn von der Labour-Partei, von natürlich von der Konservativen und von fast jemand in der Straße. Ich glaube, vielleicht kann er einige Monate bleiben. Aber wenn noch etwas geschieht, wenn vielleicht die Konjunktur plötzlich schlimmer wird, dann ist es für ihn das Ende. Gibt es denn in der veröffentlichten Meinung in den Zeitungen jemanden, der noch zu Gordon Brown hält? Da sind einige. Zurzeit ist seine neue Regierung stark hinter ihn und die Gesichter, die alten Gesichter sind immer noch da. Aber vielleicht kommt ein Nachfolger, vielleicht Alan Johnson oder der Außenminister Miliband. Vielleicht wird er so ein Profil machen, damit er Labour Party Leiter sein kann. Es ist gar nicht klar. Aber was klar ist, ist, Gordon Brown ist politischer schon tot. Die britische Presse. Vielen Dank, Michael Binion. Im politischen Feuilleton geht es gleich um die geplante Befreiung der Serben von der Visumspflicht für die EU. Sie hören Deutschland Radio Kultur.